1. Dieser Psalm Davids ist für den Musikmeister bestimmten soll im IT Seiten Instrumenten nach der Ochten Tonart gespielt werden. 2. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und sachtige mich nicht in deiner großen Wut. 3. Erweise mir Gnade, Herr, denn ich bin schwach, heile mich, Herr, weil mein Innerste zutiefst beunruhigt ist. 4. Mein Seel ist zutiefst erschüttert, doch du, Herr, wie lange noch wirst du zogen? 5. Kerry Zurück, Herr. Rett mein Leben und hilf mir aufgrund deiner Barmherzigkeit. 6. Denn im Tod gedenkt niemand deiner, wer konnte dir in der Unterwelt Loblieder singen? 7. Ich bin erschöpft vom Sufzen, jed nacht überflut ich mein Bett und trank mein Lager mit meinen Tränen. 8. Mein Organ sind vor Kummer geschwollen und haben sich aufgrund meiner weilen Bedränge verschlechtert. 9. Entfernt juk von mir, jubeltäter, denn der Herr hat mein Lords weinen gehort. 10. Der Herr hat mein Instandiges flehen gehort und mein Gebet angenommen. 11. Mein Feinde werden beschamt und zutiefst bestürzt sein, sie müssen sofort umkehren und Schande erleiden.